Wanderer wachen früh, andere wachen nie. Wanderer erleben viel, andere sind gleich am Ziel. Wanderer schützt nichts vom Wind, andere bleiben sehend blind. Wenn es schon Ratschläge sein sollen, setzt euch nicht fest. Lest nicht immer das gleiche Buch. Beginnt nicht jedes Gespräch mit "Wie geht's?" Beendet nicht jedes Gespräch mit "Mach's gut." Setzt euch nicht fest. Die Mühlenflügel drehen sich wieder. Die Ruinen sind weggeräumt oder als Ruinen ruiniert. Die Seite derer, die wirklich arbeiten, die kann nicht die falsche Seite sein. Unterschätzt nicht die Kinder. Beobachtet an ihnen, wie viel Originalität uns allen verloren gegangen ist. Wanderer wachen früh, andere wachen nie. Wanderer leben viel, andere sind gleich am Ziel. Wanderer schützt nicht vor Wind.